auch als politische und innen- und außenpolitische Story sich nochmal genau vor Augen zu führen. Dieses Elend, ich bin ja in den letzten 50 Jahren, ich bin ja 51 geboren, und das ist ja ein stattliches, also wenn ich jetzt im Geschichtsatlas von dem Dings da mal so gucke, ist immerhin so eine Seite, ja, wo ich gelebt habe, das ist schon irgendwie ganz toll zu sehen, das hast du alles irgendwie mitgekriegt, durch die Medien, durch diesen Alltag, durch zum Teil auch kleine Aktionen oder sowas, an denen man beteiligt war. Das ist ein halbes Jahrhundert. Eine derart popelische Miserabilität in Westdeutschland gewesen. Ja? Auch von den, also quantitativ wie qualitativ, ja, dass man einfach zum Heulen ist. Ja? Wenn man da die Resultate sieht und diese Ohnmacht, dieses Grundgefühl der Ohnmacht dieser linken Elemente, sozusagen, die das links definiert haben, irgendwie diffus, ja, immer wieder in das Scheitern, in die Vereinzelung, in den Wahn, auch in diese Verschiebungen, wer ist jetzt der Feind, hineingetrieben worden sind. Und das wird entlang seiner Kernthese gezeigt, Restauration dieses integralen Etatus, da ist mal der Horkheimerschen und Kralschen Formel, bis zu fast einer totalen Verinnerlichung, also tendenziell totalen Verinnerlichung, das ist ein anderes Stichwort, der neuen Disziplin. Er spricht dann immer von der Formel der neuen Disziplin, ich habe aber leider aus den Augen verloren, wo er die definiert, wo er die einführt. Also ich komme immer in so einen Kontext. Autoritärer Leistungsstaat, sagt er immer, das sei die korrekte Bezeichnung für Faschismus. Und das hängt eben mit der neuen Disziplin zusammen. Also was sich wesentlich bezieht auf die 50er und Anfang 60er Jahre. Verinnerlichung dieses Autorität, erstmal dieses deutschen, historisch-deutschen Autoritätsglaubens und dann auch eines dieser Beflissenheit, dieser Servilität, auch nichts Neues in der deutschen Geschichte, ja, die servilen Untertanen, dieser kleinen Fürstentümer und so weiter, im Grunde eben auch gleich in eine völkische Richtung gelaufen, wenn die sich mal mit Volk als Staatsvolk irgendwie definiert haben, weil es so eine Nationenwerdung, so ein bürgerliches Nationbildung in Deutschland so nie gab, sondern man sozusagen nur das Macht. Das, die Machtfantasie Deutschland, die immer auch antisemitisch, antifranzösisch und weiter aufgeladen war, das wird dann verinnerlicht in diesen Subjekten, in einer ungeheuren Grundangst, sie könnten irgendwie nicht beflissen genug, nicht vorauseilend genug, die Imperative dieses staatlichen Über-Ich-Anteils, mal freudianisch gesprochen, einholen und wie gesagt auch vorauseilend realisieren. Ein winziges Beispiel hatte ich jetzt gerade, also, sowas wusste ich natürlich auch noch nicht, hoffentlich fit mit allen. In der Zeit der Herausbildung der Studentenbewegung als einer, die sozusagen substitutiv um 1966, 67 rum jetzt sozusagen die Aufgaben des revolutionären proletarischen Subjekts in den deutschen Zuständen auf sich zu nehmen versuchte. Und die trafen dann auf, also so eine Handvoll, ein paar hundert waren das vielleicht sehr bewusste SDS-Studis, die sowas gemacht haben in einer fast schon Pogromstimmung, wenn man an Berlin und die Berliner Presse denkt. Das wird von ihm sehr lebhaft auch mal vor Augen geführt, was das da hieß, in dieser ständigen Isolierung getrieben zu werden, ständig also auch sozusagen den Polizeiknüppel abzukriegen, ständig als der letzte Dreck behandelt zu werden. Der Anti-Intellektualismus spielt eine große Rolle auch in dieser Hetze und immer in eine Desperado-Haltung reingetrieben zu werden, wenn man überhaupt noch was machen wollte. Die sehr schwierige Verbindung zu den arbeitenden Massen, sage ich jetzt mal in dieser Formel. Und in diesem Zustand, das ist zum Beispiel hier ein winziges Detail der Denunziation, die Atmosphäre der Denunziation, ich finde es natürlich jetzt nicht mit einem Griff, diese... Meinst du nicht das Café Laumer? Naja, das... Ja, auch so was für eine Zeitung lesen Sie denn da? Riesige Laumer. Warte mal die Schmute bitte, einen Moment lang, das würde ich gar nicht mehr alles Wort kaum verstehen. Entschuldigung. Schau mal da im Hintergrund. Das ist also sehr, sehr nervig. Entschuldigung, das war eine Episode. Da wird eben sehr gut dieses denunziatorische und selbsttätige Trigger. Der Inhaber vom Laumer, der vielleicht Deutschland lebt, stürzt sich auf die Studentin, die offensichtlich ein solches Blatt liest, weil schon irgend so ab, schmeißt sie raus, darauf wollen andere rein, schon kommt die Polizei, hilft dem Besitzer des Laumer. Und es wird ein riesiges Revidemi veranstaltet, die werden die Stadt runtergeschmissen, da habe ich dann mit Arm und dann die ganze C und so weiter. Und